Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute seltsame Zeugen. Seltsame Die Berchtoldstraße lag in einem ruhigen Außenquartier, das von Reihenhäusern und kurzgeschorenen Rasenflächen geprägt wurde. Wo man hinsah, tummelten sich fleißige Menschen in ihren Gärten und von überall her duftete es lieblich nach fetten Würsten und rauchigen Steaks. Frau Kündig empfing mich in ihrem Wohnzimmer. Nur damit es klar ist, in meiner Wohnung wird nicht geraucht. Und ich dachte, das sei hier die letzte von der Stadt subventionierte und sanktionierte Raucherecke des Landes. Ich habe nie verstanden, wie man sich den Körper freiwillig mit Gift vollpumpen kann. Ich habe immer Wert darauf gelegt, meinen Körper zu lieben. Wie Sie sehen, hat es mir mein Körper gedankt. Soll ich Ihnen jetzt bestätigen, dass Sie höchstens wie 45 aussehen, oder was? 45? Normalerweise schätzt man mich knapp unter 40. Wenn Sie mich dafür bezahlen, schätze ich Sie sogar unter 20. Ich schlage vor, dass Sie mir für jedes Jahr, das ich großzügig übersehe, einen 100er gut schreiben. Ich möchte, dass Sie meinen guten Ruf wiederherstellen. Du meine Güte! Wie soll ich das bewerkstelligen? Alle Leute, die Sie kennen, aus dem Weg schaffen? Es genügt, wenn Sie einen Mörder finden. Klingt nicht schlecht. Wer war die Leiche? Eine Frau. Sie wurde gestern Nacht ermordet und im Kofferraum eines Wagens weggefahren. Aber die Polizei glaubt mir nicht. So ist es also. Sie haben etwas gesehen, aber nicht richtig. Und jetzt soll ich ein wenig im Nebel stochern und Ihre Ehre retten, damit die Polizei Sie nicht weiterhin für eine senile Person hält. Ich bin nicht senil. Ich kann mir noch alle Telefonnummern merken. Zudem hat auch Herr Liersch von gegenüber den Mord gesehen. Er will aber nicht bei der Polizei aussagen. Er hat Angst. Typisch Mann. Weshalb glaubt Ihnen die Polizei nicht? Die Polizei weigert sich seit Jahren, meine Beobachtungen ernst zu nehmen. Ich weiß genau, dass hier im Haus ein Mann Drogen in das Trinkwasser mischt, um mich in Versuchung zu bringen. Aber er hat keine Chance. Ich dusche nur noch auswärts bei Herrn Liersch. Er ist übrigens auch davon überzeugt, dass hier in der Straße dunkle Mächte walten. Sie kramte aus einem kleinen Sekretär ein paar hübsche Banknoten und hielt mir eine Quittung unter die Nase. Ich unterschrieb und wollte von ihr ein paar Einzelheiten über den Mord wissen, doch sie verwies mich an Herrn Liersch, der die besseren Augen habe als sie. Ich schüttelte den Kopf und wünschte mir eine neue Klientin aus dem Versandhauskatalog für Hobbydetektive. Herr Liersch saß auf dem Balkon seiner Wohnung und schaute durch ein Teleskop in den blauen Himmel. Ja klar, habe ich den Mord gesehen. Aber so wichtig ist das nicht. Die wahre Bedrohung kommt aus dem Weltall. Was Sie nicht sagen. Ein Sternbild, das man noch gar nicht entdeckt hat. Es versteckt sich hinter einer anderen Galaxie. Die Wesen auf den Planeten dort schicken Strahlen auf die Erde. Diese Strahlen führen zu Haarausfall und Migräne. Jede Nacht sitze ich hier auf dem Balkon und messe diese Strahlen. Ich habe ein Gerät dafür entwickelt. Er zeigte mir eine alte, rostige Blechbüchse, in der früher einmal Ravioli gesteckt hatten. Jetzt sah man darin Teile einer Autobatterie und ein paar Metallfilter sowie einen Metalltrichter. Er hielt mir die Büchse ans Ohr. Was Sie da hören, sind die Strahlen, die ich eingefangen habe. Summt wie ein kleiner Elektromotor. Kann man sich damit rasieren? Diese Strahlen sind gefährlich. Niemand beachtet sie, dass CIA schweigt. Dabei wissen die ganz genau, was da draußen vor sich geht. Mich interessiert nur, was gestern Nacht da draußen vor sich ging. Ach, hören Sie doch auf. Der Polizei ist es sowieso egal. Die haben schon so viele Strahlen abbekommen, dass sie nicht mehr klar denken können. Ich habe nur gesehen, wie zwei Personen, eine dritte Person, in den Kofferraum eines Wagens gelegt haben. Das ist alles. Frau Kündig sagt, dass die Tote eine Frau war. Das ist schon möglich. Aber was macht es für einen Unterschied? Ob Mann oder Frau ist doch letztlich egal. Ich meine, wenn uns alle die Haare ausfallen wegen der Strahlen, was spielt es dann noch für eine Rolle, was wir zwischen den Beinen haben? Ich ließ ihn mit der Büchse und dem Teleskop zurück und machte einen ausgiebigen Spaziergang, der mich nach einigen Umwegen zum Polizeipräsidium brachte. Sie haben also nichts Besseres zu tun, als sich mit den beiden Verrückten zu unterhalten, Maloney. Wissen Sie, diese Frau Kündig ist schon früher auffällig geworden. Sie hat beispielsweise einmal behauptet, ein kleiner Junge aus der Nachbarschaft sei der Leibhaftige persönlich. Sie sagte sogar, dass sie beweisen könne, dass der Junge zwei ausziehbare Hörner im Kopf implantiert habe. Immerhin hatte der Junge etwas im Kopf, was man von gewissen Polizisten schwerlich behaupten kann. Oder besitzen sie etwa ein ausziehbares Gehirn? Keine Anzüglichkeiten, Maloney. Wir haben zu tun. Eine Leiche. Also doch. Gehe ich recht in der Annahme, dass Sie die Frau in einem Kofferraum gefunden haben? Das schon. Aber das hat doch nichts mit den beiden Verrückten zu tun. Zudem ist die Leiche männlich. Ob männlich oder weiblich ist doch egal. Zwei Zeugen haben den Mord gesehen und Sie sitzen hier herum und verbreiten Ihren Körpergeruch. Ich darf hier herumsitzen, solange ich will, Maloney. Im Gegensatz zu Ihnen werde ich hier nämlich geduldet. Sie wissen ja, wo die Tür ist, Maloney. Ich lächelte und verließ den Mann mit der ausziehbaren schlechten Laune und ging zurück in mein Büro. Dort erwartete mich ein unaufgeräumter Schreibtisch und jede Menge Müll. Wie sagte doch schon der unbekannte Philosoph, wo viel Müll ist, ist auch viel Leben. Ich besuchte die beiden netten Zeugen. Sie saßen auf dem Balkon von Herrn Liersch und lauschten dem Strahlengewitter aus der fernen Galaxie. Die Polizei glaubt uns immer noch nicht. Dabei ist es jetzt doch eindeutig. Der Mord fand vor unseren Augen statt. Da unten. Das hilft mir auch nicht viel weiter. Ich brauche genauere Angaben über die Täter. Ja, jetzt kommen gerade riesige Mengen von Strahlen. Passen Sie auf. Haben Sie keinen Hut, um Sie zu schützen? Weshalb sollten uns die Außerirdischen ausgerechnet Strahlen zur Enthaarung schicken? Glauben die damit, die Menschheit ausrotten zu können? Meine Theorie ist folgende. Diese Wesen sind allergisch auf Körperhaare. Deshalb wollen sie uns enthaaren, ehe sie uns besuchen. Weshalb schicken sie uns dann nicht gleich ein paar Tonnen Rasierapparate als Vorhut? Ach, die sind vielleicht genauso irrational wie wir Menschen. Ich frage mich ja auch, weshalb mein Nachbar mir Drogen ins Trinkwasser schüttet. Es gäbe doch ganz andere Methoden, um mich gefügig zu machen. Und wann verraten Sie mir diese Methoden? Ich bin es nämlich leid, ständig ins Puff zu gehen. Doch, Sie ordinärer Mensch! Frauen muss man betören. Nicht wahr, Herr Maloney? Sie können mir also keine Beschreibung der Mörder liefern. Nein, aber wir wissen, wer es war. Das ist gefährlich. Wir sollten das für uns behalten. Nichts da raus mit der Sprache! Was verschweigen Sie mir? Herr Tanner hat uns bedroht. Tatsächlich? Und weshalb? Er wollte uns einschüchtern. Er sagte, wir sollten aufhören, ihn zu beobachten. Das ist doch eindeutig, oder? Ich fragte nach der Adresse von Herrn Tanner. Er wohnte ein paar Häuserblocks weiter vorne in einer schlichten Villa mit großzügigem Garten. Tanner saß auf seiner Veranda und telefonierte. Es dauerte beinahe eine halbe Stunde, bis er mich wahrnahm. Oh, Sie müssen entschuldigen, aber ich habe zu tun, viel zu tun. Ich muss Geld verdienen, viel Geld. Meine Frau will sich von mir scheiden lassen. Sie glauben ja gar nicht, was das für Konsequenzen auf mein Sparkonto hat. Schüchtern Sie deshalb alte Menschen ein. Einschüchtern? Ich? Nein, keine Zeit. Ach so, Sie meinen die beiden Alten, die überall horchen alle Nachbarn aus, beobachten alles, sind wie zwei Videokameras mit Herzschrittmacher. Ja, ich habe den beiden gesagt, dass ich meine Ruhe haben will. Sind doch Spanner, geilen sich am Leben der anderen auf, weil sie selber gar nicht mehr richtig leben. Die beiden haben einen Mord beobachtet. Tatsächlich? Na, glauben Sie denen kein Wort. Die haben mich anonym angezeigt wegen Steuerhinterziehung. Alles Quatsch. Meine Frau haben sie angezeigt wegen Prostitution. Haben angeblich gesehen, wie sie an 3 Nachmittagen hintereinander einen Mann empfangen hat. In Tat und Wahrheit war der Mann unsere Putzfrau. Die hat nicht mit meiner Frau geschlafen. Die hat nie etwas getan, wenn sie hier war, außer den Fernseher eingeschaltet. Nein, nein, die Alten sind nicht ganz dicht. Muss jetzt weitermachen, ja? Geld verdienen. Viel Geld. Er griff zum Telefon und ich ergriff die Flucht. Ich ging nicht über die Straße, damit mich die beiden Alten nicht sehen konnten. Als ich in eine Seitenstraße einbog, hielt neben mir ein Wagen. Ein junger Mann in einem weißen Arbeitskleid sprach mich an und bat mich, in seinen Wagen zu steigen. Ich hatte nichts Besseres zu tun, zudem taten mir die Füße weh. Sie waren doch gerade bei Tanner. Kennen Sie ihn gut? Was geht Sie das an? Oder machen Sie eine Straßenumfrage? Was auch immer Sie fragen wollen. Ich bin dafür und zugleich dagegen. Können Sie sich auch nie richtig entscheiden? Also, ich kaufe meistens alles doppelt, weil ich nie richtig weiß, was das Bessere für mich ist. Leider ist meine Wohnung etwas klein für 2 Küchenausrüstungen und 2 Doppelbetten. Haben Sie auch mehrere Freundinnen für Ihre doppelten Doppelbetten? Nein, nein. Bei den Frauen bin ich monogam. Ganz im Gegensatz zu Fritz. Ja, ja, der gute alte Fritz. Sie kennen ihn? Ist er noch bei Tanner? Wieso sollte er? Also doch nicht. Langsam wird das also doch. Fritz ist verschwunden, spurlos. Fritz war bei Tanner gestern Nacht. Tanner wollte mit Fritz reden, wegen seiner Frau. Er hat nämlich ein Verhältnis mit ihr. Wer hat mit wem ein Verhältnis? Fritz, mit Tanners Frau. Tanner war wütend, deswegen wollte Fritz zur Rede stellen. Fritz ging hin und seither ist er verschwunden. Wie sieht denn dieser Fritz aus? Er gab mir eine Beschreibung, die nichts an Deutlichkeit übrig ließ. Ich ging ins Polizeipräsidium und gab die Beschreibung weiter an den diensthabenden Beamten. Er hörte aufmerksam zu und bohrte dabei andächtig in seiner Nase. Üble Sache, Maloney. Die Beschreibung trifft genau auf die Leiche im Kofferraum zu. Wie sagten Sie, hieß der Mann? Fritz. Nachnamen kann ich Ihnen nachliefern. Der Mann wurde erstochen. Saubere Arbeit. Ein Stich direkt ins Herz. Das kann nicht jeder. Wir haben im Kofferraum übrigens keine Fingerabdrücke gefunden. Dafür seltsame Partikel an den Kleidern des Toten. Werden zurzeit im Labor untersucht. Dann haben die beiden Alten doch recht gehabt. Sie haben den Mord an diesem Fritz vermutlich tatsächlich gesehen. Ich weiß nicht, Maloney. Alte Menschen sehen so viel. Meine Schwiegermutter zum Beispiel, 90 ist die, und sieht täglich 14 Stunden fern. Mord um Mord. Manchmal ruft sie mich an und fragt, ob ich nicht Oberinspektor Derek ein wenig helfen könne. Der sei ja auch schon alt und sehe sicher nicht mehr so gut. Sie glaubt übrigens, dass Harry Klein heimlich ein Verhältnis mit einer Mieterin aus der Lindenstraße hat. Weil er so schön in Fahrt war, erzählte er mir auch gleich noch ein paar Episoden aus verschiedenen Fernsehserien, die ich glücklicherweise nie gesehen hatte. Während er erzählte, begann er zu gähnen und wenig später fiel er platt auf die Nase und schnarchte drauf los. Seine Kollegen benötigten einen Eimer voll Wasser, um ihn wieder wach zu kriegen. Danach behauptete er, von einer geheimnisvollen Mücke gestochen worden zu sein. Er zeigte mir die Einstichstelle an seinem Hals. Ich nickte gelangweilt und ging. Weil ich keine Lust hatte, mich von ein paar Dilettanten beschatten zu lassen, rückte ich mit allem raus, was ich wusste. Dies wiederum führte dazu, dass ich in Begleitung eines Polizisten bei Tanner aufkreuzen musste. Sie geben also zu, dass Fritz Portmann Sie in der Nacht, als er ermordet wurde, besucht hat. Ja, ja, klar gebe ich das zu. Wieso sollte ich das leugnen? Ich habe nichts zu verbergen, keinen Mord, nichts. Habe keine Zeit für so etwas. Ich muss Geld verdienen. Das müssen wir alle, Herr Tanner. Ja, Sie sind gut, müssen wir alle. Natürlich müssen wir das, aber ich muss viel mehr Geld verdienen. Wer weiß denn, was mir nach der Scheidung noch bleibt? Dann hatten Sie ein tolles Motiv, diesen jungen Kerl zu ermorden. War außer Ihnen und dem Ermordeten noch jemand im Haus? Was soll diese Frage, Maloney? Es ist doch egal, wer sonst noch dabei war. Hauptsache, Herr Tanner gesteht den Mord an dem jungen Mann. Sie gesehen doch, oder? Schließlich geht Ihr Lamentieren auf Kosten der Steuerzahler. sind also Ihre Steuergelder, die wir hier verschwenden, Herr Tanner. Was reden Sie für einen Quatsch? Zahle ich Steuern, damit man dann solche Idioten wie Sie damit durchfüttert? Das will ich aber überhört haben, Herr Tanner. Über was haben Sie eigentlich mit Fritz Portmann gesprochen? Er sagte, dass er meine Frau liebe. Er sagte, dass er kein Geld habe. Ein arbeitsloser Schauspieler sei er. Und meine Frau, ja, die habe auch nicht viel Geld. Ich bot Ihnen eine größere Summe an, unter der Bedingung, dass sich meine Frau in den nächsten 10 Jahren nicht von mir scheiden lässt. Er lehnte ab und Sie stachen zu. Das hätten wir jetzt also geklärt. Blödsinn. Er sagte, er müsse das mit meiner Frau besprechen. Er ging lebend. Mehr weiß ich nicht. Für den Polizisten war die Sache klar. Am liebsten hätte er Tanner eigenhändig vor ein Gericht gezerrt und abgeurteilt. Ich war mir nicht so sicher und besuchte die beiden seltsamen Zeugen. Sie saßen wieder auf dem Balkon von Herrn Liersch und horchten den Strahlen und Wellen aus der Ferne. Heute ist es erstaunlich ruhig. Vielleicht haben die Außerirdischen Zyklen oder sie haben Energieengpässe. Man müsste das genauer untersuchen. Hat die Polizei Tanner verhaftet? Die Polizei war doch bei ihm, oder? Haben Sie in der Mordnacht gesehen, wie ein Mann Tanner besuchte? Wie sollte ich das sehen? Tanners Haus ist im toten Winkel. Aber ich kann es sehen von meinem Balkon aus. Ja, er hatte Besuch. Der junge Mann blieb etwa 30 Minuten, dann ging er wieder. Sind Sie sicher? Kam er nicht wieder zurück? Nein, er ging. Das war vor dem Mord, unmittelbar davor. Ich habe Tanner zuerst gar nicht im Verdacht gehabt, bis er uns bedrohte. Ein undurchsichtiger Kerl ist das. Handelt mit Rohstoffen und Uhren. Diese Leute haben doch keinen Sinn für die Gefahr, die aus dem Weltall kommt. Da ist eine Verschwörung im Gange. Die wollen uns für dumm verkaufen. Die Regierung, die Medien und die Taxifahrer spannen doch zusammen. Wieso denn die Taxifahrer? Sind alles Halsabschneider. Sitzen den ganzen Tag in ihren Autos und kriegen deshalb keine Strahlen ab. Uns Normalbürger lässt man tagtäglich bestrahlen, bis wir alle Glatzköpfe sind. Hier. Sehen Sie. Er nahm sein Toupet vom Kopf. Frau Kündig erschrak angesichts des kahlen Schädels. Als ich wenig später im Polizeipräsidium aufkreuzte, stand mir ein Beamter gegenüber, dessen Kopf nur unwesentlich behaarter war als jener des strahlengeplagten Herrn Liersch. Leider habe ich von der Staatsanwaltschaft keinen Haftbefehl für Herrn Tanner gekriegt, auch keinen Hausdurchsuchungsbefehl. Dabei wäre es wichtig, dass wir in seinem Haus nach etwas ganz Bestimmtem suchen würden. Meinen Sie die Tatwaffe oder ein Tagebuch, in dem Tanner all seine Ferkeleien und Morde verewigt hat? Nein, wir suchen nach Farbe, Maloney. Interessant. Hat der Tote welche im Magen? Nein, wir fanden weiße Farbartikel auf der Kleidung des Toten und dem Kofferraum des gestohlenen Wagens. Dann ist ja alles klar. Nichts ist klar, Maloney. Oder haben Sie gesehen, dass dieser Tanner kürzlich seine 4 Wände neu gestrichen hat? Wie wäre es mit einem echten Maler? Ein Künstler, der nur mit weißer Farbe malt? Ich weiß nicht, Maloney. Ich dachte natürlich an einen ganz bestimmten Maler. Er wohnte in einem düsteren Hinterhof, in dem es nach orientalischen Gewürzen roch. Er war nicht allein. Eine junge Frau in Designerklamotten und auffälligen Halbschuhen mit breiten Absätzen saß auf einem Ledersessel und grinste mich gelangweilt an. Das ist Frau Tanner. Sie wohnt vorübergehend bei mir. Das habe ich mir beinahe gedacht. Haben Sie den Verlust Ihres Geliebten gut überstanden, Frau Tanner? Was soll die Frage? Hat man den Mörder endlich gefasst? So gut wie. Es dürfte sich nur noch um Stunden handeln, bis Herr Paterlini verhaftet wird. Ich? Wieso ich? Das müssen Sie mir erklären. Nichts muss er erklären. Abhauen soll er. Sie hassen Ihren Mann, nicht wahr? So sehr, dass Sie ihn am liebsten hinter Gitter sehen möchten. Was reden Sie da für einen Stuss? Sie sind doch gar kein Bulle. Pech gehabt, dass Sie ausgerechnet mich in Ihr Spiel mit einbezogen haben, Herr Paterlini. Was hast du gemacht? Dich mit diesem Kerl eingelassen? Sag mal, spinnst du? Nichts habe ich getan, gar nichts. Er will uns nur reinlegen. An den Kleidern der Leiche und im Kofferraum fand man weiße Farbpartikel. Sie sind doch Maler, nicht wahr? Du Idiot, du hast alles vermasselt. Blödsinn. Das reicht doch nicht aus, um uns zu überführen. Das werden wir ja sehen. Na, er hat ihn umgebracht. Er hatte die Idee. Er hat mich dazu überredet. Das stimmt doch gar nicht. Er hat Fritz gehasst. Und ich hasste meinen Mann. Fritz war Schauspieler, ein Miserabler, aber freute sich über jede kleine Rolle. Wir sagten ihm, dass er meinem Mann vorspielen soll, dass er mein Geliebter sei. Als er Tanners Haus verließ, brachten sie ihn gemeinsam um und hofften, dass Herr Tanner als Verdächtiger Nummer 1 hinter Gitter kommt. Es gibt Zeugen, die gesehen haben, wie sie die Leiche gemeinsam im Kofferraum des Wagens verstauten. Siehst du, jetzt musst du auch ins Gefängnis. Na, halt den Mund. Im Gegensatz zu dir kann ich mir einen guten Anwalt leisten. So viel habe ich alleweil auf dem Konto. So kam es denn auch. Herr Partalini hatte einen schlechten Anwalt und kam hinter Gitter. Und Frau Tanner hatte einen erstklassigen Anwalt und kam ebenfalls hinter Gitter. Ich hatte überhaupt keinen Anwalt und war dennoch dazu verbrummt worden, lebenslänglich auf diesem Planeten zu verbringen und mir ständig all die Lügengeschichten fremder Leute anzuhören. So geht das. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten seltsame Zeugen.